Am 20. Juli herrschte in der Nachrichtenzentrale große Verwirrung. Nicht einmal die Vermittlung Zeppelin im Führerhauptquartier war zu erreichen. Dann sickerten die ersten Gerüchte durch, Berichte von Hitlers Tod und dass Gardeler und eine Offiziersgruppe die Regierungsgewalt übernommen hätten. Und dann gegen Abend? Das Attentat auf Hitler war missglückt. Nach 2 Tagen hatte die Welle der Verhaftungen bereits Griechenland erreicht. Und auch da tagten dann die Gerichte mit Todesurteilen und Erschießungen.